Seminar über das Herz von Reinhard Hirtler vom 30.10.2021. Zusammengefasst von Margarete und gelesen von Ulla. Vor 22 Jahren fastete und betete ich 2 Wochen lang. Ich las viel in der Bibel und beschäftigte mich damit. Wir lasen die Bibel noch auf Papier, Apps gab es damals nicht. Am letzten Tag meiner 14 Tage Fasten und Beten befahl mir der Herr, ich solle in den Keller gehen und Buße tun. Ihr müsst wissen, in Österreich wird es im Winter ziemlich kalt. Wir hatten minus 22 Grad Celsius. Der Keller ist nicht beheizt, da ist es sehr kalt. Im Keller hinter einer großen Metalltür war der Heizraum. Darin stand die Ölheizung. In diesen Raum ging ich, es war noch der wärmste Raum im Keller. Ich hatte noch ein Schaffell, das ich mir umlegte. Und so tat ich Buße stundenlang, bis ich bereit war, vom Herrn zu empfangen. Dort im Keller kam alles. Ich schrieb Seite um Seite um Seite. Der Herr gab mir eine Bibelstelle nach der anderen. Ich schrieb nur die Stellen nieder. Es waren lauter Stellen, die vom Herz sprachen. Als alles vorüber war, war ich wie in einem Schock. Das war verrückt. Ich dachte, alles sei verrückt, nur die Gedanken vom Herzen, die der Herr mir gegeben hatte, seien normal. So hatte ich noch nie über das Herz nachgedacht. Ich war geschockt. Ich geriet in eine Art Anspannung, wie sollte ich das jemals in Worte fassen und der Welt weitergeben? Ich teilte das zunächst einmal mit unserer Gemeinde. Ich packte es in eine Stunde Predigt. Es war, als würde Gott die Menschen bewegen. Die Leute sagten, schreib ein Buch darüber, aber ich hatte Angst davor, denn das, was ich gesagt hatte, war ja nur ein Kratzen an der Oberfläche. Ich dachte, so könnte ich das nie weitergeben in aller Tiefe. Dieses Jahr nahm ich an einem Kurs eines amerikanischen Instituts teil. Da ging es auch ums Herz, aber aus wissenschaftlicher Sicht. Dadurch konnte ich mich auch besser mit dem geistlichen Thema Herz befassen. Ich schaute, wie oft das Wort Herz in der Bibel vorkommt. 854 Mal. Ich schaute jede Stelle genau an. Ich schaute mir den Kontext dieser Verse an und prüfte alles nach. Hier schaut jetzt ein Freund von mir zu. Er wohnt in Gudichiva. Er weiß das gar nicht, aber in seinem Haus, als ich bei ihm war, wurden die ersten Gedanken zum Herz für mich richtig lebendig. Debbie war schon genervt mit mir. »Warum schreibst du das Buch nicht?« Sie half mir jetzt im Juni beim Schreiben sehr. Sie ermutigte mich immer wieder. »Das muss jetzt laufen.« Und ich schaute meine Frau an und stellte fest, »Was mir hilft, sind nicht die Umstände, es ist dein Herz, Liebling.« Sie hatte viel Geduld mit mir und sie ermutigte mich immer neu. Das war in Kürze die Geschichte, wie ich zum Thema Herz überhaupt gekommen bin. Nun möchte ich ins Inhaltliche übergehen. Überlegt zunächst das Folgende mit mir. Heute, ob in der ganzen Welt, weiß ich nicht, aber in Brasilien gibt es eine Bewegung, die dazu aufruft, das Gehirn zu öffnen, damit man richtig denken kann. Ich habe eins festgestellt, die Bibel erwähnt das Gehirn kein einziges Mal. Aber Reinhard, die Bibel spricht vom Denken. Nein, sie erwähnt das Herz. Das Herz ist wichtig, nicht dein Denken. Ein Mann kam kürzlich auf mich zu. Darf ich ein Foto mit dir machen? Ich fragte, wer sind Sie, was wollen Sie? Er holte seinen Freund, der kannte mich auch. Wir unterhielten uns dann über das Herz. Also, das Herz glaubt etwas, das gibt es weiter an das Gehirn. Das Herz ist also das Zentrum deines Lebens, nicht dein Denken. In Amerika gibt es derzeit starke Proteste. Viele Menschen demonstrieren vor dem Weißen Haus und vor dem obersten Gericht. Es geht um ein Gesetz zur Abtreibung, das verändert werden soll, das Herzschlaggesetz. Auch hier geht es ums Herz. Alles beginnt mit dem Herz. Das Herz empfängt Informationen, bevor wir wissen, was genau geschieht. Im 4. Jahrhundert vor Christus, das ist 2400 Jahre her, hat Aristoteles das Herz als sehr wichtig beschrieben. 2100 Jahre später, im 17. Jahrhundert, hat der englische Doktor William Harvey entdeckt, dass das Herz der bestimmende geistliche Teil des Körpers ist. Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn die Quelle des Lebens aus mir kommt, hat mein Denken nichts mit meinen Umständen oder mit anderen Menschen zu tun, sondern nur mit meinem Herzen. Ich bin verantwortlich für mein Leben, ich allein. Das ist so lebensverändernd. Das ist, was ich wirklich glaube. Hört, Leute, ich sage euch nur, was ich glaube. Wenn die Bibel vom Herz spricht, spricht sie nicht von einem geheimnisvollen, mystischen Teil des Körpers. Sie spricht von einem materiellen Körperteil. Sicher spricht sie auch vom Herz Gottes, und Gott ist nicht materiell. Aber wenn es ums menschliche Herz geht, ist wirklich das gemeint, was in uns schlägt. Wenn wir also in die Bibel schauen und das Herz als ein geheimnisvolles, mystisches Teil sehen, ist das falsch. Es geht um das körperliche Teil deines Lebens, deines Leibes. Deine Entscheidungen kommen nicht aus deinem Gehirn. Das ist ein Gedanke, den wir wirklich ergreifen müssen. Warum ist das so wichtig? Weil wir immer versuchen, unsere Probleme an der falschen Stelle zu lösen. Wir versuchen, unser Handeln zu verändern, und immer wieder scheitern wir. Wenn du im Herzen nicht verstanden hast, wer du wirklich bist, wirst du deine Probleme nicht lösen können. Wenn du weißt, wer du bist, wirst du deine Schwierigkeiten in den Griff kriegen. Deine Entscheidungen kommen aus deinem Herz. Ich habe einen sehr, sehr, sehr engen Freund. Zu Beginn dieses Jahres meinte er, wenn ich dieses und jenes Problem dieses Jahr nicht lösen kann, werde ich im Leben nicht glücklich sein. Ich antwortete, das wirst du nicht schaffen. Denn ich sah seine Herzenshaltung, die seine Erwartung an sein Leben ausdrückte. Ich war sehr traurig darüber, ging weg und weinte. Wenn du die Dinge nicht in deinem Herzen zurechtrückst, wirst du früher oder später scheitern. Es gibt diese Mischung aus prophetischem und dem Herzen viel Klarheit, wie das Herz funktioniert. Es ist sehr schwer, in Worten auszudrücken, was ich bisher nur geschrieben habe. Wenn ich kein Prophet wäre, könnte ich das nicht so zusammenfassen. Manchmal möchte ich all die Menschen packen und diese Wahrheiten tief in ihre Herzen hineinpflanzen. Aber man muss jedem Menschen seine Freiheit lassen. Dennoch, konzentriere dich nicht auf deine falschen Entscheidungen. Warum folge ich eigentlich immer den falschen Entscheidungen, die meinen Herzensglauben zugrunde legen? Ich denke das Richtige und tue wieder das Falsche. Ich habe einen Sieg, eine Niederlage, einen Sieg, eine Niederlage und so weiter. So leben viele Christen, und es ist sehr mühsam. Wenn du Konsequenzen aus deinem Handeln erleidest, die dir nicht gefallen, musst du eine Herzinventur machen. Ich gehe dann in die Stille und sage zu Gott, Herr, ich muss sehen, was in meinem Herzen los ist. Warum treffe ich immer wieder die falschen Entscheidungen? Hebräer 13 ist eine der Schlüsselstellen fürs Herz. Paulus redet über die Israeliten, die in ihren Herzen stur geblieben sind. Was war das Problem? Wir sehen die falsche Entscheidung, die durch Rebellion entstand. Doch bevor sie handelten, war diese Haltung bereits in ihren Herzen. Gott sagt, das Problem war nicht ihr Handeln, sondern dass es in ihren Herzen war. Wie sündigt man gegen den Heiligen Geist? Apostelgeschichte 5,3. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und gegen ihn gesündigt hast? Das ist wirklich unheimlich. Du musst alles in deinem Herzen zurechtrücken, denn du wirst so entscheiden, wie es dein Herz glaubt. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. So verhalten wir uns. Wir haben Gesetze und Vorschriften und wir wundern uns, dass es nicht funktioniert. Wir kontrollieren und manipulieren die Menschen und nichts gelingt. Die Menschen müssen verstehen, dass sie das Problem in ihrem Herzen richten müssen. Ich gebe euch einen Schlüssel. Du wirst nie sehen, was in deinem Herzen los ist, wenn du dich nicht zuerst danach sehnst, etwas zu verändern. Was tun wir? Wir versuchen, unseren Partner zu verändern, aber nichts ändert sich. Du kannst so geduldig sein, wie du magst, aber es geschieht nichts. Jeder andere sieht, was los ist, nur du nicht. Das musst du tun. Setze dich 10 Minuten am Tag hin und sag: Heiliger Geist, ich muss wissen, was in meinem Herzen abgeht. Ich spreche hier von einer Einstellung, dass du es wirklich sehen willst. Du wirst nur sehen, was du wirklich sehen willst. Der Heilige Geist wird es dir zeigen. Er braucht nur deine ehrliche Bereitschaft, es sehen zu wollen. Als der Heilige Geist mir das erste Mal mein Herz zeigte, war das umwerfend. Er zeigte mir meine Arroganz und die falsche Haltung in meiner Ehe. Ich manipulierte, um meine Frau zu verändern. All meine Gebete für sie, oh je. Ich habe Freunde, die viele Probleme haben, aber sie wollen es nicht sehen. Ich kann nichts tun, wenn sie es nicht sehen wollen. Ich muss sie laufen lassen. Auch in die Konsequenzen ihres Verhaltens, auch in ihr Unglück. Du kannst nichts verändern, wenn die Personen es nicht sehen wollen. Sie müssen bereit sein, in ihr Herz zu schauen. Es geht in diesen 10 Minuten nicht darum, in Selbstmitleid zu verfallen. Es hilft dir nichts, das Chaos in deinem Herzen anzuschauen. Du siehst es, bringst es ans Kreuz und dankst Jesus, dass er dir hilft, es zu verändern. Meine Frau und ich waren vergangenes Wochenende in Natal. Wir flogen heim und als wir gemeinsam im Auto saßen, hielten wir unsere Hände. Sie mag das nicht so, denn dann habe ich nur eine Hand zum Lenken. Ich schlug vor: Wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen? Sie fragte: Welches? Ich sagte: Heiliger Geist, willst du uns bitte zeigen, was in unseren Herzen ist? Sie fragte: Wollen wir das wirklich beten? Das macht mir Angst. Sie erzählte, sie habe dieses Gebet vor Jahren schon gebetet und Gott zeigte ihr damals ihr ganzes Herz. Nach gut 30 Minuten betete sie: Stopp, stopp, es ist genug. Ich meinte, es ist besser, wir sehen es, als es bleibt uns verborgen. Dann beteten wir es gemeinsam. Wollt ihr einen weiteren Schlüssel? Jede Reaktion, die du auf irgendjemanden hast, hat nichts mit dem anderen zu tun. Es zeigt nur dein eigenes Herz. Daniel und ich unterhielten uns darüber erst gestern in der Küche. Gott bietet uns täglich mehrere Spiegel an und wir werfen sie einfach weg. Wie schade. Denkst du, wenn du den Spiegel zerschmeißt, wird es besser? Wenn du in deinem Herzen nicht gewisse Dinge veränderst, wird sich nichts ändern. Dann machst du nur Spiegel um Spiegel kaputt und nichts ändert sich. Ich frage euch, warum irritieren uns solche Spiegel so sehr? Wir stellen fest, dass wir viele solche Erfahrungen gemacht haben und wir sind nicht bereit, etwas zu verändern. Jesus wird so oft missverstanden. Das zeigen schon die Titel, die in der Bibel über den einzelnen Kapiteln stehen. Jesus erzählt ein Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen. Der Titel, der verlorene Sohn, ist meiner Meinung nach völlig falsch. Wenn, dann sollte man die Geschichte nennen, die Geschichte über den extravagant und wunderbar liebenden Vater. Es ist ein Gleichnis, klar, aber es geht nicht um den verlorenen Sohn. Das wichtigste Gleichnis finden wir im Kontext von Markus 4,13. Jesus sagt, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr die anderen Gleichnisse verstehen? Jesus sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr die anderen verstehen? So machte Jesus dieses Gleichnis zum wichtigsten Gleichnis überhaupt. Das Gleichnis von Seemann, der Titel ist auch falsch. Es geht nicht um den Seemann. Das setzt unseren Fokus völlig falsch. Ich würde es die Herzparabel nennen. Offensichtlich ist dieses Gleichnis besonders wichtig. Jetzt passt auf. Nicht der Seemann öffnet alles, sondern das Herz. Jesus nannte in diesem Gleichnis drei Dinge. Erstens die Saat. Sie ist nicht der Schlüssel. Die Saat ist das Wort Gottes. Zweitens der Sämann. Auch er ist nicht der Schlüssel. Es handelt sich um den Prediger. Drittens, was ist übrig? Das Feld. Das Feld ist das Herz. Der Boden ist der Schlüssel. Es geht um fruchtbaren Boden. Es geht um drei Herzbefindlichkeiten. Zwei davon lassen die Saat eingehen. Nur eine Herzenshaltung ist fruchtbar. Ergreife das, mein Freund. Erinnere dich an diese zwei Dinge. Es ist ein Gleichnis, und zwar das Wichtigste, das Jesus allen anderen voranstellte. Es ist egal, was Gott tut, wenn dein Herz nicht vorbereitet ist, wirst du es nicht erleben. Es geht um die Befindlichkeit deines Herzens. Es ist egal, wer predigt und was du hörst. Wenn dein Herz nicht vorbereitet ist, hilft das nichts. Im Hebräischen und im Griechischen gibt es unterschiedliche Worte für das Herz. Wir sind eine neue Schöpfung. Was bedeutet das? Dein Geist ist neu geboren. In Epheser 2 steht, wir waren tot in unseren Übertretungen. Tod bedeutet nicht, aufhören zu existieren. Als Gott warnte, die Menschen würden sterben, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen, meinte er nicht, sie würden so aufhören zu existieren. Tod ist eine Trennung. Wenn Tod Trennung ist und nicht aufhören zu existieren, dann ist Todsein eine Trennung von Gott. Durch das Werk Jesu am Kreuz haben wir die Möglichkeit, neu geboren zu werden, im Geist. Ich war vor einer ganzen Weile auf einer Konferenz. Zusammen mit noch jemandem sollte ich dort predigen. Ein Dritter predigte, wir müssen unseren Geist füttern. Wir beide schauten uns an und fragten uns, was wir hier suchten. Im Geist ist alle Weisheit. Wir brauchen nicht gefüttert werden. 1. Johannes 2 sagt, wir haben die Salbung und alles Wissen. Das Herz muss gefüttert werden. Wir müssen den richtigen Dingen unsere Aufmerksamkeit geben. Warum bin ich schwach im Fleisch, wenn ich mit Christus gekreuzigt bin? Wenn ich im Geist alles habe und weiß, warum kann ich es im Fleisch nicht umsetzen? Weil es im Herzen nicht gefestigt ist. Wir müssen uns auf unser Herz konzentrieren und dort die Dinge richtig festlegen. Ich glaube, das Gehirn ist ein Prozessor, der die Dinge aus dem Herzen weitergibt und verarbeitet. Daraus entstehen Gedanken und Worte. Markus 7, 20 und 21. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Jesus sagt klar, dass die Gedanken aus dem Herzen kommen. Wir brauchen nicht nur diesen Vers nehmen, es gibt viele zu diesem Thema. Die erste Erwähnung des Herzens, da geht es um die Bosheit der Menschen, ist in 1. Mose 6, 5. Sie lautet: Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Die Bibel spricht nicht vom Denken, vom Gehirn, sondern vom Herz. Als Gott mir das 1992 zeigte, sagte ich: Das kann ich nie irgendjemandem sagen. Die halten mich alle für verrückt. Erst als ich mich mit den Bibelstellen zum Herzen befasste, wurde mir vieles klarer. Das war die Grundlage für alles Weitere. Wir müssen das Herz analysieren. Das ist ein Muskel in unserem Körper. Es kann fühlen, denken, lernen und erinnern. Wir haben die Dinge so kompliziert erklärt und definiert. Wir haben dem Gehirn so viel Macht gegeben und dem Herzen so wenig. Es gibt den ganzen Tag lang eine Verbindung zwischen dem Herz und dem Denken. Um 1990 herum haben die Wissenschaftler gedacht, das Gehirn sendet Informationen an das Herz und das Herz verarbeitet diese. Etwas später stellten sie fest, dass das Herz mehr Informationen speichert und weitergibt als umgekehrt. Das Herz denkt, in Anführungszeichen, in Bildern. Diese werden ans Gehirn weitergegeben. Das Denken reagiert nur. Ich teile ein Geheimnis meines Lebens mit euch. Ich nenne es Herzübereinstimmung. Wenn wir in einem Zustand ständiger Übereinstimmung mit unserem Herzen leben würden, wüssten wir, was in unserem Herz los ist. Dann hätten wir Infos über und von unserem Herz. Die Empfindungen unseres Herzens wären dann in Harmonie. Und das wäre sehr kraftvoll, denn unser Denken könnte einfach weitergeben, was schon stimmig ist. Das würde unser Leben sehr vereinfachen. Jesus sagt: Warum denkt ihr solche Dinge in eurem Herzen? Matthäus 9, 4. Im Herz, nicht im Gehirn. Lukas 9, 46 und 47. Die Jünger fragten einander, wer der Größte sei. Jesus sah die Gedanken ihrer Herzen und er stellte ein Kind in ihre Mitte. Jesus schaute in ihre Herzen, nicht in ihre Gedanken. Jeder Gedanke, der dir kommt, kommt zunächst aus deinem Herzen, nicht aus deinem Prozessor. Wenn die Menschen die Dinge nur in ihrem Denken verändern wollen, ist das nur ein kurzer Moment, wo das funktioniert, aber es gibt keine dauerhafte Veränderung. Wenn wir uns entscheiden, toxische Gedanken in uns aufzunehmen, zum Beispiel Unvergebenheit oder Bitterkeit, dann geschieht Folgendes: Ich kann nicht vergeben. In meinem Haus verbiete ich: Ich kann nicht. Und wir probieren. Auch nicht. Wenn du versuchst, tust du es nicht. Wir tun oder tun nicht. Wenn du überlegst, ob du versuchst, gibst du dir schon die Chance zu versagen. Das gibt es bei uns nicht. Was machen wir Menschen? Wir lösen unsere Probleme immer äußerlich, aber nie im Herzen. Das führt zu so viel Frustration. Wenn dein Herz richtig denkt und das in dein Gehirn weiterleitet, und wenn dein Gehirn das richtig weiterleitet, dann wirst du richtig handeln können. Wenn du deinem Herzen erlaubst, solche giftigen, toxischen Gedanken aufzunehmen, wird auch dein Körper diese Substanzen aufnehmen. Er wird vergiftet. Seine DNA verändert sich. Wenn wir lernen, die Gedanken unseres Herzens zu verändern, wird auch unser Körperbefinden verändert. Es sind wissenschaftlich wirklich neurologische Veränderungen festzustellen. Debbie lebt und arbeitet jeden Tag mit mir, wir kennen uns sehr gut. Debbie dachte, sie wird halt alt und damit auch vergesslich, wenn sie 36 Jahre alt ist. Ich sagte zu ihr, erlaube dir solche Gedanken nicht, du öffnest dein Herz für solche Gedanken, dann wirst du wirklich mit 36 Jahren vergesslich. Und ich fragte sie nach Bibelversen, die ihr Denken belegen. Es gibt keine. Wenn ich mein Herz nicht bewahre, kommen falsche Gedanken hinein und setzen sich fest. Erinnert euch, wie wichtig das Herz ist. Erlaubt euch keine toxischen Gedanken. Denkt an die 10-Sekunden-Regel. Gedanken, die Falsches ausdrücken, dürfen keine 10 Sekunden gedacht werden, sonst sind sie in deinem Herz. Ich hatte lange keinen Fernseher. Ich wollte keinen und brauchte keinen. Dann stand plötzlich ein Fernseher in der Ecke meines Zimmers. Man wollte mir etwas Gutes tun und ich meinte, ich würde zwischendurch einen netten Film genießen. Aber das interessierte mich nicht. Ich wollte keinen Film anschauen. Ich sagte, vor diesem Gerät werden heute Abend viele Menschen den Herrn loben und anbeten. Und so geschah es. Wir trafen uns, schauten auf Jesus, beteten und priesen ihn. Wenn du fernschaust, musst du darauf aufpassen. Wenn du etwas anschaust, lass nicht zu, dass dein Herz diesen Gedanken folgt und sich das in deinem Herz festsetzt. Ich kenne nur sehr wenige Menschen, die fernsehen können und zugleich ihr Herz bewahren. Wenn du es nicht kannst, schmeiß deinen Fernseher raus. In Brasilien gibt es viele Telenovelas. Was geschieht dabei? Man schaut sich an, was gutes Leben ist, was Erfolg ist, was Unglück ist. Diese Informationen werden in deinem Herzen gespeichert. Dann möchtest du Sieg in deinem Leben erlangen und schaffst es nicht. Du hast es in deinem Herzen nicht richtig festgelegt. Andere Personen haben festgelegt, was du denkst. Aber du entscheidest, was dein Herz denkt.